1. Nachdem der Sabbatvorüber war, kauften Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome Gewurz, am den Leichnam Jesu zu salben. 2. Sehr früh am ersten Tag der Wash, als die Sun gerade aufging, erregten sie das Grab. 3. Unterwegs fragten sie sich gegenseitig, wer ihnen den schweren Stein vom Eingang des Grabs wegrollen wird. Falls sie jedoch aufblickten, sahen sie, dass der sehr große Stein bereits weggerollt war. 5. Beim Betreten des Grabs erblickten sie einen jungen Mann in einem weißen Gewand auf der rechten Sitzitzen, was sie sehr erschreckte. 6. Sagt zu ihnen, erschreckt nicht. Such Jesus von Nazareth, den gekruzigten. Ist auferstanden, ist nicht hier, seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. 7. Get aber und sagt seinen Jungen und besonders Petrus, dass Juk nach Galila vorausgeht. Dort wordet in sehen, genau wie Juk angekündigt hat. 8. Daraufhin verließen sie das Grab und flohen, da sie von Furcht und Schrecken ergriffen waren. Aus Angst sagten sie niemandem etwas. 9. Nachdem Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien zuerst Maria Magdalena, aus der zuvor sieben Dämonen ausgetrieben hat. 10. Sie gingen berichtet die seinen Anhängern, die zu dieser Zeit trauerten und weinten. 11. Doch als sie horten, dass lebte und von gesehen worden war, glaubten sie es nicht. 12. Danach erschien zwei anderen Jungen in einer anderen Gestalt, waren dies über das Feld Jingen. 13. Auch dies Jingen und berichteten es den übrigen Jungen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. 14. Später erschien den Elfjungen selbst, als sie bei Tisch saßen und tadeltieren unglauben so ihr Herzenshartigkeit, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die in nach seiner Auferstehung gesehen hatten. 15. Sagt zu ihnen, get hinaus in die ganz Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. 16. Wer glauten sich taufen last, word geretet wer denn, wer jedoch nicht glaut, word verurteilt wer denn. 17. Diegenigen, die glaubig geworden sind, wer denn von folgenden Zeichen begleitet wer denn, in meinem Namen wer denn sie Dämonen austreiben und in neuen Sprachen reden. 18. Sie werden Schlangen anfassen, und wenn sie etwas Todliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hand auflegen und dies werden gesund werden. 19. Nachdem der Herr Jesus dies Wort zu ihnen gesprochen hat, wird in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur rechten Gottes. 20. Die Jünger zogen darauf in aus und verkündeten die Botschaft überall, wo bei der Herr im IT ihnen workte und das wird durch die Begleitenden Zeichen bestätigt.